Meine Damen und Herren, Sie hören heute die Stalin-Sonate von David Sein Meyrowitz. Die Situation in dem neuen Hörspiel von Meyrowitz ist ebenso grotesk wie ausweglos. Ein Anruf des obersten Sowjetlenkers und Genossen Josef Stalin wegen einer Mozart-Sonate löst in der Moskauer Sendezentrale eine Kettenreaktion aus, bei der alle Spielarten von Angst und Kriechertum wie auch die dazugehörige Bereitschaft zu Menschenverachtung und Gewalt eine eindrucksvolle Vorstellung geben dürfen. Erzählt wird das Ganze als Farce, wobei es Ihrer Fantasie überlassen bleibt, ob Sie, liebe Hörer, solche Vorkommnisse für historisch überholt halten. Wie war ich? Hauptschalter. Wie bitte? Der Hauptschalter! Sie sind noch auf Sendung. Das dürfen Sie niemals vergessen, Pavel Iljitsch. Die Hörer kriegen sonst jedes Wort von Ihnen mit. Die warten nur darauf. Ich habe gedacht, mein Mikro wird abgeschaltet, sobald die Internationale beginnt. Es gibt Leute, die lauschen auf die Stille danach. Sie hoffen geradezu, dass Sie den Ansager erwischen. Wie er sagt, das muss diesen Arschlöchern für heute genügen. Oder seit 2 Stunden muss ich pissen wie ein Irrer. Sie sitzen mit offenen Notizbüchern, manche bis zu 2 Stunden, vor einem stummen Radioapparat und hoffen auf irgendeine politische Bemerkung oder was Intimes aus unserem Privatleben. Ja, aber wozu? Wozu? Früher oder später kommen diese Dinge dann ans Licht. Wo? In Briefen an die Redaktion. Auf irgendeinem Schreibtisch. In diesem oder jenem Ministerium. Ist deshalb der vorherige Ansager entlassen worden? Nein, das hatte einen anderen Grund. Er hat sich verhaspelt. Verhaspelt? Gepatzt. Versprochen. Er hätte sagen müssen, hier spricht Radio Moskau und wünscht Ihnen im Kampf gegen Sozialfaschismus und konterrevolutionäre Elemente eine gute Nacht. Was hat er stattdessen gesagt? Er hat Krampf gesagt. Wieso das? Ein Versprecher. Das kann doch jedem mal passieren. Nein, das darf es nicht! Mich hat es fast die Stelle gekostet. Wie habe ich den Schlusssatz hinbekommen? Etwas zu nah am Mikrofon. Es klang ein bisschen intim. War mein erster Tag, Michail Karlovitsch. Morgen wird es besser. Noch etwas. Wenn Sie vor einem Kammerkonzert die Namen der Musiker ansagen, ja? Dürfen Sie nicht alle gleichmäßig betonen. Warum nicht? Manche Künstler sind wichtiger als andere. Die müssen besonders betont werden. Einige dürfen nicht mal erwähnt werden. Und wie soll ich das wissen? Auf Ihrem Schreibtisch liegt eine Liste. Sie wird wöchentlich auf den aktuellen Stand gebracht. Die ältere Liste liegt bei der Musikaufnahme. Die muss entsprechend geändert werden. Ich kann nichts finden. Ja, dann hat meine Sekretärin sie noch nicht umgeschrieben. Einmal in der Woche kommen die Angaben von der Musikergewerkschaft. Ja. Nehmen Sie nie an, dass jemand denselben Status hat wie in der Woche zuvor. Er könnte sich leicht von ausdrucksstark zu monoton geändert haben. Oder unterverdienter Künstler des Volkes firmieren. Oder... Oder? Ganz von der Liste gestrichen sein. Gilt das auch für Komponisten? Nur für die, die das Unglück haben, noch am Leben zu sein. Bei den Toten dürfen Sie sich sicherer fühlen. Gehen Sie ran! Sagen Sie ihr, ich bin im Verkehr stecken geblieben. Oder die Magnettür am Hauptausgang hat sich nicht geöffnet. Irgendwas! Wer ist denn dran? Meine Mutter! Ihre Mutter? Ja, die Wohnungsknappheit. Ich musste sie zu mir nehmen. Sind Sie wirklich sicher? Ich kenne Ihr Klingeln. Kein Mensch in Moskau lässt das Telefon so überzeugend klingeln wie Sie. Radio Moskau, Studio A. Ich bin nicht da. Er ist nicht da. Auf keinen Fall! Auf keinen Fall. Nein, er ist nicht hier. Sag ich ihn. Wer? Einen Moment, bitte. Sekretär Stalin. Wer bitte? Der Sekretär Stalin am Apparat. Stalins Sekretär? Nein, ich glaube nicht. Er hat gesagt, Sekretär Stalin. Nicht Genosse Stalin oder Generalsekretär? Nein. Und er will mich sprechen? Den Direktor Hörfunk, das sind Sie, Michail Karlovitsch. Lubimov? Ich. Ja. Oh, ja, Sekretär, ich meine, so lange gedauert. Ich habe in einem anderen Teil des Hauses Schallplatten zurückgestellt. Verrückt! Wie bitte? Zu Ihnen? Oh, nein, nein, Sekretär, das war die Putzfrau. So spricht man nicht mit Arbeitern, gewiss nicht, Genosse Sekretär, gewiss nicht. Das steht außer Frage. Das war ein Ausrutscher meines Assistenten. Ich werde ihn mir vorknöpfen. Wie er heißt, bestimmt werden Sie Ihre Zeit nicht mit solchen Bagatellen, Genosse Sekretär. Ich werde ihn persönlich rügen. Nein, sein Name ist Ivanov, Alexander. Wie bitte? Ich soll Ihnen eine Schallplatte schicken. Selbstverständlich. Morgen Vormittag mit der Rundfunklimousine, aber mit Vergnügen. Mit Vergnügen, Mozart. Mozart, ja, ich kenne Sie. Ja. Exzellenter Geschmack, Euer Exzellenz. Wie bitte? Habe ich Euer Exzellenz gesagt? Ich wollte sagen, exzellenter Geschmack. Was für einen exzellenten Geschmack haben Sie, Genosse Exkretär? Wie bitte? Nein. Nein, das kann ich nicht gesagt haben. Ich wollte nur sagen, dass Ihr Befehl mir Wunsch ist, exzellenter Sekretär. Gleich morgen früh haben Sie den Mozart. Ja? Ja? In dieser Version sind Sie sicher? Ich meine, natürlich sind Sie sicher, aber wissen Sie, wir haben so viele exzellente Festnahmen von dieser Sonate. Jasinskaya, Maria Lwowna. Natürlich haben wir sie, Genosse Sekretär. Wir haben alle Aufnahmen in unserem Archiv. Ist nur, würden Sie nicht einer anderen den Vorzug? Nein, nein, nein, die Jasinskaya-Version ist, wie soll ich sagen, eine exzellente Wahl. Wir sind außerordentlich dankbar für Ihre Selektion. Ich danke Ihnen, Euer Sekretär. Es war Ihnen eine Freude. Gegen 9 Uhr, ja. Ja, eine exzellente gute Nacht für Sie. Ja. Was haben Sie da? Michail Karlovitsch, was haben Sie da? Meine Zyankali-Kapsel. Es ist mir gelungen, sie durch die Erstürmung des Winterpalastes zu bringen, vor mehr als 20 Jahren. Dann durch die britische Invasion, durch die düstersten Stunden des Bürgerkriegs, als die Weißen jedem die Augen ausstachen, den sie nur entfernt für einen Bolschewiken hielten. Ich trage sie immer bei mir, für den Notfall. Versteckt in diesem kleinen Amulett um meinen Hals. Ich brauchte nie den Verschluss zu öffnen. Bis jetzt. Weil ich zu laut war? Michail Karlovitsch, weil ich zu laut war? Wie bitte? Nein, nein, nein. Er will. Er will Mozart. Morgen früh. Klaviersonate, A-Moll. Köckel-Verzeichnis 310. In der berühmten Jasinskaya-Version. Maria Lwowna? Jasinskaya? Genau die. Ist eine gute Wahl. Ja, zu gut. Womit steht sie auf der Liste? Ausdrucksstark oder monoton? Sie steht überhaupt nicht auf der Liste. Was machen Sie da? Ich suche nach der Archivnummer. Oh, verschwenden Sie nicht Ihre Zeit, Pavel Iljitsch. D. Und der D hier. Überhaupt kein Hinweis auf die Jasinskaya. Ja. Keine einzige Aufnahme. Natürlich nicht. Ich habe sie alle vor 2 Jahren vernichten lassen. Aber doch nicht jetzt, Michail Karlovich. Ich weiß, dass längst Mitternacht vorbei ist, Semyon Pawlowitsch. Aber nur Sie können mir helfen. Woher wissen Sie, dass es kein übler Scherz ist? Scherz? Jemand hat angerufen und sich für ihn ausgegeben. Wer sowas vorhat, der will nicht ihn. Vielleicht ein Feind von ihm. Ich habe keine Feinde. Wir alle haben Feinde, Michail Karlovich. Sie meinen, jemand hat ihn nachgemacht, nur um mir zu schaden? Wer weiß, möglich wäre es. Aber es ist genauso gut möglich, dass er es war. Ich kenne seine Telefonstimme nicht. Ja. Und die Frage ist, wie Sie, Semyon Pawlowitsch, sagen, jemand macht einen groben Scherz, weil er mir dadurch schaden will. Aber die Frage ist, die wirkliche Frage ist, kann ich mich auf diese Version verlassen? Würde ich nicht. Die Sache ist die, Semyon Pawlowitsch, Sie haben in Ihrer Plattensammlung nicht zufällig noch... Ich habe sie mir vom Hals geschafft. Wie wir alle. Und die Originalaufnahme in Ihrem Archiv? Die habe ich verbrannt. Das war richtig so. Damals. Es wäre gefährlich für den Sender gewesen, sie aufzubewahren. Warum will er unbedingt diese Aufnahme? Ach, das weiß der liebe Gott. Gott. Nein, ich meine, natürlich. Dass er den Kaya-Prozess vergessen hat. Er wird sich kaum jede Verhaftung merken können. Auf wessen Anweisung haben Sie das Archivmaterial vernichtet? Anweisung? Es gab keine Anweisung. Schade, als solche, nicht direkt. Wenn Sie beweisen könnten, dass Sie Anweisungen hatten. Niemand hatte es befohlen. Es war nur irgendwie... angeraten. Es war eine Anweisung dieser Art zu erwarten oder nicht mal zu erwarten, sondern... Ihre persönliche revolutionäre Initiative. Es war meine Pflicht. Zu dumm, dass Ihnen das jetzt nicht hilft. Warum haben Sie nicht einfach gesagt, die Aufnahme ist abhanden gekommen? Das habe ich nicht gewagt. Er wollte sie haben. Sie hätten die Wahrheit sagen können. Die Wahrheit? Ja. Dass ich alle Jazzinskaya-Platten zertrümmert habe. Vor 2 Jahren war das korrekt. Aber heute will er sich eine davon anhören. Zum Frühstück, sagen Sie. Ja. Er hält sich in seiner Datscha draußen vor Moskau auf. Er sagt, er ist plötzlich von einem Anfall von Melancholie heimgesucht worden. Das ist schlimm. Und da ist ihm diese Mozart-Sonate durch den Kopf gegangen, in der Jazzinskaya-Version. Die hat ihn früher mal getröstet. Ich habe sie nicht, Michail Karlovich. Ich weiß ehrlich nicht mehr, ob ich meine zerbrochen oder in eine Schneewehe geworfen habe. Wie Sie wollte ich nicht, dass man sie eines Tages in meiner Wohnung findet. Ich dachte, dass Sie, Semyon Pawlowitsch, als Vorsitzender der Musikergewerkschaft beim Kultusminister... Vielleicht hört er auf Sie und setzt sich für meinen Fall. Selbst wenn das etwas nützen sollte, was ich bezweifle, um diese Nachtzeit kann ich den Minister nicht aufwecken. Vor morgen früh geht das nicht und dann ist es womöglich zu spät. Was soll ich bloß tun? Ich brauche meinen Posten. Ich muss meine Mutter unterstützen. Sie müssen mir helfen, Semyon Pawlowitsch. Nein, das muss ich nicht. Zu helfen geht mir gegen den Strich. Alten Zeiten zu lieben. Das schon gar nicht. Dann reiche ich besser meinen Rücktritt ein. Haben Sie daran gedacht, ihm eine andere Version zu schicken? Von der Sonate? Sie brauchen nur ein neues Etikett aufzukleben. Er hat keine blasse Ahnung von Musik. Er wird den Unterschied gar nicht merken. Das Problem ist nur, Semyon Pawlowitsch... Ja, ich weiß. Was machen Sie denn? Der Kultusminister hat Sie alarmiert. Er hat mich aufgeregt. Dann kann ich also rein zu Ihnen. Was wollen Sie da? Man hat mich informiert, dass die Gefangene Czerwinskaya unter ihrer Aufsicht steht. Wir haben viele Gefangene hier, so viele. Ich habe Glück, das Loch für sich. Ein Privileg. Ich muss sie sehen. Ich würde nur Stroh sehen. Ist sie tot? Ich weiß nicht. Ich habe sie eine Weile nicht gesehen. Bei einer gewissen Klasse von Gefangenen Sprechkontakt nicht gestattet. Nicht mal bei mir. Ich stelle ein Tablett mit Essen auf die Türschwelle. Manchmal ist es aufgegessen, manchmal nicht. Bei ihr habe ich es seit Wochen unberührt wieder weggenommen. Warum gehst du denn nicht rein und sieh nach? Ich habe mich um andere Dinge zu kümmern. Die wären? Zum Beispiel der Hof für die täglich eine halbe Stunde raus dürfen. Die Kriminellen, nicht die politischen. Im Hof muss auch was geleistet werden. Kann ich jetzt rein? Haben Sie ein Taschentuch bei sich? Damit Sie sich Mund und Nase zuhalten können. Lassen Sie mich rein, wir verlieren Zeit. Beeilen Sie sich. Mein Dienst geht bis Mittag. Ich brauche auch meinen Schlaf. Gibt es kein Licht hier drin? Wissen Sie, was den Staat eine Glühbirne kostet, Genosse Gewerkschaftsführer? Oder die Elektrizität, die da reinfließt, in diesen Zeiten? Eine Taschenlampe, streiche. Warten Sie, ich habe welche bei mir. Vater? Genosse Gewerkschaftsführer? Dann liegt eine alte Frau. Czesinskaja müsste 20 Jahre jünger sein. Ist sie tot? Eiskalt. Aber ihr Atem hat meinen Stolz gelöscht. Pech. Sind Sie sicher, dass dies die gefangene Czesinskaja ist? Es ist jetzt 2 Jahre, dass wir sie hier haben. Eine Frau. Warum lassen Sie eine Frau so verkommen? Frauen sind gleichberechtigt bei uns. Außer in einer Hinsicht. Sie wäre längst erschossen worden, wenn sie ein Mann wäre. Maria Lwowna. Mascha. Vater, rufen Sie sofort einen Krankenwagen. Mitten in der Nacht? Ich habe gesagt, sofort. Ich komme im Leben nicht. Anordnung des Kultusministers. Man wird ihn nicht kennen. Sie werden sich bis zum Morgen gedulden müssen und dann warten, bis Sie dran sind. Wenn Sie Glück haben, kriegen Sie übermorgen einen. Dann helfen Sie mir, sie in mein Auto hinauszutragen. Die? Ja, die. Sie ist eine Gefangene. Der Kultusminister hat verfügt, dass die Gefangene Czesinskaja für eine Nacht freigelassen wird. Für eine Nacht? Bis zum Morgen haben Sie sie wieder. Der Minister übernimmt die Verantwortung. Ich brauche eine schriftliche Bestätigung. Die kriegen Sie. 2 Monate im Voraus. Mit dem Amtssiegel Ihres Ministers und unterzeichnet vom zuständigen Staatssekretär im Justizministerium. Und beglaube. All dies ist nicht möglich. Ich brauche Sie jetzt. Gewiss können Sie überall was Besseres aufreißen, Genosse Gewerkschaftsführer. Selbst zu dieser Nachtseite. Hören Sie, Walter. Sie hatten einen Telefonanruf des Kultusministers. Er hat gesagt, ich soll Sie mit Respekt behandeln. Habe ich das nicht getan? Ich will diese Gefangene. Ich gebe Ihnen mein Wort, dass sie vor 9 Uhr morgens zurück ist. Lassen Sie mir Ihren Parteiausweis hier. Wie bitte? Als Sicherheit. Ihren Parteiausweis und 200 Rubel. Sind Sie? Meine Unkosten. Wenn sie nicht rechtzeitig zurück ist, mache ich mir einen Verband um den Kopf und sage, Sie haben sie mit Gewalt geholt. Ja, ja. Hier hat keiner mehr rausgekommen, wenn er drin ist. Das ist für immer, Genosse Gewerkschaftsführer. Keine Sorge. Ich borge sie mir nur aus. Senioren Pawlowitsch, das versteht sich von selbst. Ich wollte nicht Ihre Professionalität infrage stellen, Doktor, aber wir haben es mit einem außergewöhnlichen Fall zu tun. Der Genosse Kultusminister hat mir erklärt, es soll einem indisponierten Musiker geholfen werden, der vor einer Konzertreise steht. In etwa. Im Regieraum sind wir soweit. Wir im Studio noch nicht. Es ist 2:30. Wir tun unser Bestes. Wo ist Ihr Musiker? Da. Auf der Couch. Diese Frau? Diese Frau. Darauf, dass Sie ein wenig Cortison in Ihrer Tasche haben. Cortison ist rationiert, nur für äußerste Notfälle. Dies ist einer. Das habe ich zu entscheiden. Doktor, diese Frau muss eine Mozart-Sonate spielen, Schallplattenaufnahme, bevor es hell wird. Verstehen Sie? Nein. Dann müssen Sie eben glauben. Ihre Aufgabe ist es, sie auf die Beine zu kriegen. Erst muss ich sie untersuchen. Ist das wirklich nötig? Ja. Können Sie ihr nicht einfach irgendeine Spritze geben, damit sie in Gang kommt? Sie ist ein Mensch, keine Dampflok. Ja. Ganz reizend ausgedrückt, Doktor. Was ich brauche heute Nacht, ist eine Pianistin, die wie eine Dampflok läuft. Dann suchen Sie sich einen anderen Arzt. Hinter den Schreibtischen im Gesundheitsministerium sitzen viele, die Ihnen gerne gefällig sind. Es liegt mir fern, Ihnen ins Handwerk zu pfuschen, Sofia Ivanovna. Ich möchte nur auf die Dringlichkeit des Falles aufmerksam machen. Alle Fälle sind dringlich. Wir sind gleich so weit. Es gibt keinen ruhigen Raum, wo ich sie untersuchen kann. Dazu ist keine Zeit. Extrem unregelmäßig. Ihr Atem? Ja, auch. Diese Frau soll eine Sonate spielen, sagen Sie. Ja. Was ist denn noch? Heute Nacht? Richtig. Völlig unmöglich. Sagen Sie das nicht. Tut mir leid, ich kann Menschen heilen. Wunder sind nicht mein Fach. Wir verlangen von Ihnen nicht, dass Sie diese Frau heilen, Doktor. Sie sollen sie nur... Klavier fertig machen. Genau. Geben Sie ihr 5 Monate in einer Kurklinik, dann vielleicht. Vielleicht. Sie scheinen nicht zu begreifen, Doktor. Sie auch nicht. Michail Karlovitsch, Ihre Finger sind gebrochen. Sind Sie sicher? Hier. Sie können die Fissuren am Knöchel sehen. Frisch gebrochen. Oh, mehr oder weniger geheilt. Aber sehen Sie, wie sie zuckt, wenn ich sie krümme? Tut das weh? Sie antwortet nicht. Nein, bisher kein Wort. Ich habe von Experimenten mit Schmerzmitteln gehört, die man Stahlarbeitern mit Arthritis verabreicht. Die Produktionsquoten bleiben erstaunlich hoch. Außerdem leidet sie an Erschöpfung und Unterkühlung. Gibt es denn keine Heizung hier? Nach 8 Uhr ist es verboten zu heizen. Zumindest braucht sie ein paar Decken um die Beine. Ich lasse welche holen. Und essen. Essen? Verstehen Sie doch, Doktor. Semyon Pavlovich, diese Frau hat seit Tagen, vielleicht seit Wochen nichts gegessen. Sie leidet an Unterernährung. Woher soll sie die Kraft nehmen zu spielen? Aus ihren Spritzen. Nein, bestenfalls kann ich sie wach halten. Aber sie muss etwas zu essen bekommen. Wo sollen wir um 2 Uhr nachts Essen herkriegen? Aus diesem kaukasischen Restaurant ein paar Straßen weiter. Das wird geschlossen sein. Ist es nicht, hohe Funktionäre saufen dort heimlich nach Mitternacht. Bestellen Sie im Auftrag des Kultusministers ein Essen. Sofort. Und wir fangen in der Zwischenzeit an. Ich lasse nicht zu, dass die Patientin spielt, bevor sie gegessen hat. Eine kleine Einstimmung wird ihr nicht schaden, Doktor. Sie ist ein bisschen aus der Übung. So, zuerst einmal sollte sie ein heißes Bad nehmen. Diesmal muss ich Sie überstimmen. Allenfalls können wir ein Bad vorbereiten und Sie rüberbringen, wenn sie ihre Arbeit getan hat, vorher nicht. Kommen Sie, Maria Lwowna. Ich helfe Ihnen zum Klavier. So. So. Ist fein. Ganz bestimmt werden Sie entzückt sein, nach Ihrer kleinen Abwesenheit diesen Flügel zu sehen. Brav. Brav. Setzen wir uns auf die Bank und machen wir es uns bequem. Ich weiß, es muss Ihnen merkwürdig vorkommen, so plötzlich aus der Abgeschiedenheit zurückgerufen zu werden. Aber nicht häufig bekommt ein Künstler die Chance, gleichsam über Nacht eine neue Karriere zu starten. Sie antwortet Ihnen nicht. Offen gesagt, Doktor, heute Nacht interessieren mich Ihre Handgelenke mehr als Ihre Stimme. Vorsicht, sie kippt über. Euch. Ich hab sie. Beinahe. Hey, Regieraum, bring uns einen Stuhl. Diese Klavierbank ist nix. Im Erste-Hilfe-Schrank draußen auf dem Flur gibt es einen Rollstuhl. Das wäre noch besser. Bringen Sie ihn her. Sofort. Ich halte sie einfach fest. Maria Lwowna. Bis der bequeme Stuhl kommt. Sie wiegt nichts. Merkwürdig. So dünn ist sie doch gar nicht. Nur schwerelos. So. Jetzt können Sie sich auf die Tasten konzentrieren. Lassen Sie doch einfach mal die Finger über die Tonleitern laufen wie in alten Zeiten. Hier. Ich helfe Ihnen, die Hände zu platzieren. Jetzt. Bestimmt können Sie das besser. Ich möchte wissen, warum sie nicht spricht. Sie ist ungewöhnlich scheu, Doktor, immer schon. Sie steckt ihre ganze Energie in die Musik. Keine Veranlassung, mit der Sprache Kraft zu verschwenden. Vielleicht, weil Mund und Lippen ausgetrocknet sind. Weil sie einem versalzenes Essen geben und kaum Flüssigkeit. Und nach einer Zeit klebt einem die Zunge am Gaumen und will dort anwachsen. Und jetzt, wo sie gekommen sind und mich mit ihrer Spritze einschläfern wollen wie ein Hund, erwarten sie von mir, dass ich spreche. Am Flügel. Bei der Arbeit. Sie vertuschen wollen, dass ich im Gefängnis gestorben bin. Ich habe noch immer meine Anhänger auf der Welt, die früher oder später nach mir fragen werden. Und dann werden sie sagen, sie ist friedlich gestorben, über ihrem Flügel. Genau wie sie es sich gewünscht hat. Semyon, 2:30. Das genügt. Warum nehmen Sie ihr das Essen weg, Semyon Pavlovich? Sie hat genug gegessen, Doktor. Ein paar Bissen sind nicht genug. Für den ersten Satz wird es reichen. Den ersten Satz? Die Sonate hat 3 Sätze. Wenn sie den ersten fertig hat, kriegt sie mehr. Ich will sie nicht gleich so satt, dass sie uns mit ihrem Talent nicht mehr erfreuen. So können Sie sich auf Blini zwischen dem Allegro und dem Andante Cantabile freuen. Das wird sie im Zustand ständiger Angst halten. So funktionieren Künstler am besten, Doktor. Das ist für euch Wissenschaftler schwer zu begreifen. Also, hier sind die Noten, Marielle Wagner. Natürlich kennen Sie die Sonate auswendig, aber vielleicht ist alles ein wenig eingerostet. Also, bitte. Wir wollen, dass Sie spielen Ihre große Sonate A-Moll. Ich weiß, dass Sie müde sind. Aber Sie haben immer wieder gesagt, die bloße Berührung der Tasten elektrisiert Sie. Das kann Sie aus allen Qualen erretten. So ist das unmöglich. Wir wollen Ihnen nur helfen. Sicher haben Sie in den letzten 2 Jahren immerzu von der Chance geträumt, wieder zu spielen. Wieder Publikum zu haben, in aller Munde zu sein. Rehabilitation. Das kommt vor. Man sagt, es kommt vor. Hin und wieder. Aber was hat es mit ihm zu tun? Warum er? Will er wieder gut machen, was er mir angetan hat? Sie nickt ein. Doktor, ich muss an Ihre schwarze Ledertasche appellieren. Es ist nicht zu machen. Die Nacht muss sie erst mal durchschlafen und dann werden wir sehen, was der Morgen bringt. Mein Kopf auf einem Silbertablett. Doktor? Sie sind mir vom Kultusminister persönlich empfohlen worden. Er sagt, Sie haben eine großartige Karriere vor sich, seit langem aktiv in der Parteijugend. Er hat von einem Auslandsstipendium gesprochen. In Heidelberg, ja? Momentan eine sehr delikate Angelegenheit. In einem gewissen Sinn schon. Ohne die Unterstützung von Genosse Khrushchev, Vizeminister für Gesundheit, Großcousin meiner Frau, wäre das undenkbar. Ist es nicht so? Sehen Sie, es sind die Finger. Sie hat offensichtlich Schmerzen. Können Sie nichts tun? Ich habe ihr eben erst etwas zum Aufwachen gegeben, Semyon Pavlovich. Ein lokales Sedativum vielleicht. Aber doch nicht in Ihrer Verfassung. Also gut. So. Sie reagiert nicht mal, wenn Sie ihr die Spritze geben. Als sie mit ihren Stiefeln auf meinen Fingern, einer hat auf meinen Arm gekniet. Der andere, einen Finger, den nächsten, noch einen, sodass gar keine Schmerzen, alle erfroren in der Zelle, wie Eiszapfen, die man von der Dachrinne bricht, die wundern sich, warum der Befehl nur meinen Fingern, blutjunge Kerle, machen sich Sorgen irgendwas falsch an, sodass ich es Ihnen sage. Bei einer Pianistin sind es eben die Finger. So wie bei einem Fagottisten die Lippen, die Zähne. Es hat schon seine Richtigkeit. Ihr braucht euch keine Sorgen. Sind die Finger. Sie scheinen sie nicht gerade halten zu können. Was soll ich machen? Sie rutschen von den Tasten. Ohne diesen Beruf. Ich kann nichts. Ich habe nichts gelernt. Ich werde die Pessoas lehren müssen. Doktor. Dies ist ein mechanisches Problem, kein medizinisches. Spritzen werden hier nichts mehr ausrichten. Die Finger haben keine Beweglichkeit mehr. Sie muss den Gebrauch der Finger erst wieder lernen. Es könnte nicht vielleicht ein Muskelschaden sein, der schnell wieder zu beheben ist. Oh nein. Entschuldigen Sie, ich will mich ja nicht einmischen. Nein, komm hier jetzt! Aber wie wäre es, wenn man kleine hölzerne Schienen unter die Gelenke spannen würde? Ja, um die Finger im richtigen Winkel zu den Tasten zu halten. Das ist absurd! War nur so ein Gedanke. Könnte das klappen, Sofia Ivanovna, mit kleinen Schienen an den Fingergelenken? Ich bin keine Physiotherapeutin. Warum geht es nicht voran? Wir haben noch keine einzige Note aufgenommen. Das dauert eben seine Zeit, bis alle Finger geschieden sind. Schließlich hat sie ja bloß 10. Schauen Sie mal, wie sie die Finger ängstlich betrachtet. Wie ein Eichhörnchen. Scheint überhaupt nicht zu verstehen, was vor sich geht. Und so muss es auch bleiben. Warum? Warum? Weil... Wenn sie wüsste, warum wir das tun, könnte sie sich sperren und nicht kooperieren. Meinen Sie, man hat ihr nicht gesagt? Natürlich nicht. Das verstehe ich nicht. Niemand verlangt von Ihnen, dass Sie verstehen, Pavel Iljitsch. Sie sollen die Aufnahme zustande bringen. Sie dürfen nicht zu viel von mir verlangen, Michail Karlovitsch. Ich bin Sprecher und kein Toningenieur. Wir haben keine Zeit, jemand anders zu suchen. Außerdem hier weniger Leute von dieser Sache wissen. Pavel Iljitsch. Ja? Ich meine, wir wollen doch die arme Frau nicht mit zu vielen verschiedenen Stimmen verwirren. Wissen Sie, Pavel Iljitsch, hier im Sender gibt es einige großartige Positionen. Ja? Und junge Leute, die nur darauf lauern, eines Tages die Nachrichten zu sprechen. Ja. Eine Sache, auf die man ja wohl noch etwas stolzer sein kann. Jeder mit mittelmäßiger Intelligenz kann sagen... Und nun hören Sie die Sinfonie Nummer 6, die Pastorale von Ludwig van Beethoven, gespielt von dem und dem Orchester, dirigiert von egal wem. Aber die Nachrichten, Pavel Iljitsch. Vielleicht sogar, bevor sie sich ereignen? Wer weiß. Ja. Wer weiß. Vielleicht. Die Sache ist... Was ist die Sache, Michail Karlovitsch? Sie werden Ihren Mund halten über dies hier. Wenn jemand fragt, wir haben in einem Archiv eine letzte Kopie gefunden, die für die Nachwelt bestimmt war und die nie wieder gesendet werden sollte. Und wenn es nun ein Trick ist? Ein Trick? Ja. Um rauszukriegen, ob Sie die Aufnahme aufbewahrt haben, statt sie zu vernichten. Wie Sie es für Ihre Pflicht... Glauben Sie das wirklich? Dass Sie vor 2 Jahren vielleicht genau das Richtige getan haben. Und dass man sich jetzt nur vergewissern will. Und sobald Sie die Aufnahme übergeben, wird jemand fragen, ja, warum ist das nicht vernichtet worden? Glauben Sie. Ich habe auch nicht Musik studiert. Man braucht nicht Musik studiert zu haben, um zu hören, dass etwas miserabel gespielt wird. Vielleicht kann sie es nicht besser. Sie war die Größte. Was ist eigentlich mit ihr passiert? Oh, wissen Sie, Männer, Alkohol hat sich gehen lassen. Künstlerische Krise. Sozusagen. Oh nein, gerade wo es anfängt zu klappen und an dieser Stelle. Warum hören Sie da auf und nicht am Ende einer Sequenz? Damit wir schneiden können, Marjorovna. Das tue ich doch nur, weil jedes Mal, wenn ich ein Crescendo spiele, die Läuse aus meinen Haaren auf die Tasten springen. Und dann hüpfen sie zwischen den Tasten herum. Und ich habe Angst, sie zu zerdrücken, wenn ich weiterspiele. Denn schließlich, wer hat zu mir gehalten die ganze Zeit und es abgelehnt, mich zu verleugnen wie alle anderen? Beinahe, nur nicht langsamer werden. Sie schafft es. Sie schafft es. Das ist furchtbar. Einfach furchtbar. Wie um alles in der Welt soll ich ihm sowas schicken? Er wollte Mozart in der Czerzinskaja-Version und die kriegt er. Czerzinskaja? Es gab einmal eine konterrevolutionäre Kriminelle dieses Namens, die auch Konzertpianistin war. Zufall. Jedenfalls haben Sie Ihr Bestes getan, Michail Karlovitsch. Vielleicht fällt die schlechte Qualität gar nicht auf. Wir könnten noch ein paar Knacker reinzaubern, um es zu vertuschen. Vielleicht hört er sich eure Wachsplatte nicht einmal an. Vielleicht war es nur eine Laune, die er morgen früh vergessen hat. Sie hat's geschafft. Das ist jetzt der erste Satz. Es ist schon nach 4 Uhr. Bringen Sie sie wieder auf Trab. Nein, das lasse ich nicht zu. Wir waren uns einig, dass sie sich zwischen den Sätzen ausruht und isst. Semyon Pawlowitsch! Sonst gebe ich den Fall ab. Ich will nicht verantwortlich sein für Ihren Zusammenbruch. Damit war ich einverstanden, Michail Karlovitsch. Aber wir haben keine Zeit! Sehen Sie sie doch an. Sie ist eingeschlafen. Eine halbe Stunde, Sofia Ivanovna. Mehr nicht. Eine halbe Stunde? Dann haben wir keine Zeit mehr für Korrekturen. Kleine Wiederholungen. Seien Sie froh, wenn Sie eine Aufnahme haben. Froh? Sie sagen, ich soll froh sein. Richtig. Stellen Sie sich vor, das ist ein Befehl. Befehl? Ja, ein Befehl, froh zu sein. Dann werden Sie nämlich froh. Es tut mir leid, dass ich Sie aufgeweckt habe, aber ich dachte, Sie wollen vielleicht essen, bevor Sie weiterspielen. Ruhig, nicht so schnell. Langsam. Schlingen Sie nicht. Ihnen wird sonst schlecht. Dieses Essen ist viel zu schwer für Sie, Blini und saure Sahne. Wann haben Sie überhaupt zuletzt gegessen? Wo waren Sie? In London. Audienz bei der Queen. Warum antworten Sie nicht? Wenn es wegen der Leute vom Radio ist, das kann ich verstehen. Aber die sind jetzt im Regieraum und trinken Wodka. Wir sind ganz unter uns. Ich bin Ärztin. Könnte es nicht helfen, wenn Sie sich mir anvertrauen? Ach, nie haben Sie eine Frau geschickt, obwohl es mir zustand. Man kann mich nicht zwingen, mich von einem Mann untersuchen zu lassen, um herauszufinden, ob ich weiter verhört werden kann. Warum haben Sie sich überhaupt die Mühe gemacht, zu mir zu kommen? Alle Ärzte haben sowieso Ja gesagt. Außer dem einen, der Tropenmedizin studieren wollte. Er hat mich nie angerührt. Meine Finger hat er betrachtet und gesagt, er wird sich dafür einsetzen, dass man mich freilässt. Mein erster Gedanke war, man hat ihm aufgetragen, das zu sagen, um falsche Hoffnungen in mir zu wecken. Diese Sadisten sitzen an ihren Schreibtischen und träumen von solchen Dingen. Wie oft haben sie in der Zelle meine Schallplatten über Lautsprecher gespielt, ehe sie die Nadel über die Rillen kratzen ließen oder sie zerbrachen. Aber ich sah im Gesicht dieses jungen Arztes, dass er es ernst meinte. Und ich erlaubte mir einige kurze Sekunden lang zu hoffen, bis mir klar wurde, was das für ihn bedeuten würde. Und dann bat ich ihn, es nicht zu tun, nicht für meine Freilassung einzutreten. Er war so jung und ohnehin war es hoffnungslos. Aber er sagte immer wieder, es ist meine Pflicht als Arzt dafür zu sorgen, dass sie ins städtische Krankenhaus kommen. Und ich weinte, weil ich wusste, mein eigener Sohn hätte das nie getan. Nein, der war bereit, seine Mutter zu denunzieren. Aber wie kann ich es ihm verübeln? Er hatte keine andere Möglichkeit, als sich gegen mich zu stellen. Das habe ich befürchtet. Kommen Sie, setzen Sie sich aufrecht. Muss denn es sein? Auch das noch. Sollen Sie sie durchführen? Wir wollen weitermachen. Sie hat zu hastig gegessen. Gekochte Buchweizenpfütze wäre besser gewesen. Das merke ich mir. Das nächste Mal. Fühlen Sie sich jetzt besser? Kommen Sie, Maria Lwowna, schieben Sie Ihren Rollstuhl zum Flügel. Seien Sie ein braves Mädchen. Sie haben immer gesagt, der Flügel geht Ihnen über alles, in jeder Situation, zu jeder Zeit. Versuchen Sie es, Doktor. Maria Lwowna, Mascha, ich will Ihnen helfen. Wir wollen diese Schallplatte machen, damit höchste Autoritäten im Staat noch einmal hören, wie talentiert Sie sind. Und wer weiß, Ihren Fall neu überdenken. Wir wollen zeigen, was uns allen durch Ihre Abwesenheit entgangen ist. Wenden Sie sich nicht gegen sich selbst in dieser schwierigen Stunde. Ich glaube, sie ist zu schwach, um weiterzumachen. Ihr Puls ist weit unter normal. Geben Sie ihr noch eine Spritze, wir verlieren Zeit. Also ich glaube nicht. Noch eine Spritze, habe ich gesagt. zum letzten Satz könnte sogar noch mittelmäßig werden. So muss das in den alten Zeiten gewesen sein. Hier drin sitzen und ihr da draußen zuhören. Außer, dass man damals nicht die Augen von ihr wenden konnte. Ja, ich hab geglaubt, sie ist viel jünger. Ist sie auch. Wenn sie ins Studio kam, forderte sie absoluten Respekt. Die Techniker behandelten sie wie eine Göttin. Wagten nicht, sie anzureden. Wenn eine Seite auch nur im Entferntesten eine Idee verstimmt war, sagte sie nichts, stand auf, stand einfach auf und ging. Und niemals hat sie auch nur eine falsche Note gespielt. In all den Jahren erinnere ich mich nur an eine einzige Korrektur. Mitten in einem Schumann, glaube ich. Plötzlich aus heiterem Himmel wurde sie ohnmächtig. Es wurde gemunkelt, sie sei verliebt, womöglich schwanger. Wahrscheinlich wissen Sie mehr darüber als ich, Semjon Pawlowitsch. Ich weiß gar nichts. Was hat sie getan? Getan? Ja. Sie war angeklagt. Überführt. Die Details sind mir entfallen. Ich wollte nicht wissen, wofür man sie angeklagt hat. Ich wollte wissen, was sie getan hat. Semjon Pawlowitsch kann Ihnen mehr darüber sagen. Die Frage ist absurd. Warum? Weil sie beinhaltet, dass das Leben schwarz-weiß ist. Ich gehe davon aus, dass ein Mensch nur dann schuldig ist, wenn er ein Verbrechen begangen hat. Um das zu beurteilen, sind Sie zu unerfahren, Pavel Ilyich. Sofia Ivanovna, darf ich Ihnen was zu trinken anbieten? Ich trinke nie, wenn ich arbeite, schon gar nicht. Diese Nüchternheit. Was meinen Sie, wie mir das vertraut ist? Ich sehe meine Frau, meine halbwüchsigen Söhne, wie sie mich anstarren, durchdringende Verachtung in den Augen und wie sie denken, nur so gelingt es ihm, den düsteren Tag zu überstehen. Andere Mittel hat er nicht, so wie wir Sport, Stricken, Einkaufen, wir gehässigen Nüchternen, die wir wissen, wie wir unsere Spuren verwischen. Jedenfalls werden Sie wesentlich kürzer leben. Die Hoffnung, die in diesem Gedanken wohnt, erhält mich am Leben, Doktor. Oh mein Gott, was ist denn jetzt schon wieder? Irgendetwas beunruhigt sie. Warum sieht sie sich so um? Ja, sie hat Angst. Sie muss pinkeln. Sehen Sie nicht, wie sie sich windet? Gehen Sie, Doktor, und helfen Sie ihr. Seien Sie so gut. Zu spät. Wie bitte? Zu spät. So, jetzt wird's besser. Glaube ich. Das ist wirklich nicht meine Aufgabe, wissen Sie? Das Mikrofon... Das ist mir sogar postiert. So, jetzt wird das besser. Ich spreche sonst nur die An- und Absagen und lege Schallplatten auf. Das hier ist wirklich nicht meine Aufgabe. Macht gar nichts, dass Sie nicht antworten. Macht gar nichts. Darf ich? Ich frage mich nur, so wie die im Regieraum über Sie sprechen, keine Angst. Ich habe den Ton abgestellt. Die können überhaupt nichts hören. Und mich verstehen die sowieso nicht. Ich frage mich nur... So, jetzt gehen wir wieder ran. Ich kann mir vorstellen, warum sie mit denen nicht reden wollen. Aber wie schaffen sie es, weiterzuspielen? Das gehört zur Strafe. Mit dem Urteil hört es nicht auf. Es geht weiter. Manchmal machen sie grundlos eine Pause. Und dann plötzlich fällt ihnen wieder ein, dass du noch da bist. Und dann lassen sie es an dir aus. Vielleicht, weil sie Ärger im Beruf hatten. Oder weil eine Frau sie hat abblitzen lassen. Oder weil ein Taxi zu dicht an ihnen vorbeigefahren ist und Schlamm auf ihre Schuhe gespritzt hat. Dann kommen sie und lassen es an dir aus. An mir. Ich möchte, dass sie wissen, dass ich nicht zu denen gehöre. Verstehen Sie? Ja, so fängt es immer an. Mein Vertrauen gewinnen und mich dann ausnutzen. Sie glauben mir nicht? Warum sollten Sie auch? Tja, warum sollte ich? Ich habe Dutzende von jungen Männern wie dich gesehen, die voller Verehrung zu meinen Füßen lagen. Wo waren sie, als ich Hilfe brauchte? Wo warst du? Ich habe so oft versucht, einen Platz für ihre Konzerte zu bekommen. War immer ausverkauft. Natürlich nicht völlig. Aber ich war doch damals noch nicht in der Partei. hatte ich keine Chance, noch eine Karte zu ergattern. Wenn du nur zu mir gekommen wärst. Ich habe sie immer umsonst reingelassen, diese scharwenzelnden Jungs. Einmal bin ich ins Foyer geschlüpft. Also genau genommen, ich habe mich in der Garderobe versteckt. Hat man mich erwischt, sofort rausgeworfen. Ja, und dann? Dann bin ich in die Partei. Nicht, weil ich eine Karte haben wollte für ihre Konzerte. Obwohl, ich vermute, dass das auch irgendwie eine Rolle spielt. Also, das gebe ich zu. Aber in der Zwischenzeit gab es ja keine Konzerte mehr von ihnen. Nein. Jedes Frühjahr wartete ich auf den neuen Konzertplan. Und plötzlich waren sie nicht mehr dabei. Und dann so ungefähr vor 3 Jahren, da feierte ich mit ein paar Freunden den Abschluss meines Studiums in so einer kleinen Bar. Halt! Da stand so ein ramponiertes und verstimmtes Klavier. Und da wurden französische Chansons gespielt. Wissen Sie, so französischer Schmalz, den wir alle für modern halten sollten. Es hätte schlimmer sein können, junger Mann. Es war schlimmer, als meine Konzerte und Schallplatten dann ganz verboten waren. Ich begleitete in stinkenden Kinos Stummfilme, heroische russische Schlachten aus dem Mittelalter. Dann nahm ich Klavierschule an, deren Eltern mir von Mal zu Mal weniger zahlten, weil sie wussten, dass ich in Gefahr war und keine Wahl hatte. Ich musste meinen Sohn ernähren. Ich hätte in einem Bordell gespielt, wenn man mich bezahlt hätte. Nur um zu spielen, um nicht außer Übung zu kommen. Die andere Lösung wäre gewesen, Operationsmitteln, die meine Hände für immer kaputt gemacht hätten, Fußböden zu schrubben. Wäre egal gewesen. Jetzt sind sie ohnehin tot. Meine Hände. Du. Junge, du, bitte, etwas Creme für meine Hände und streichle meine Wange mit deinem Handrücken, damit sie es nicht sehen. So viele Jahre lang haben nur Fäuste mein Gesicht berührt. Du, Junge, er hört mich nicht. Schade, dass Sie nicht mit mir reden wollen. Pavel Iljitsch, warum dauert das so lange? Ja. Warum antworten Sie nicht? Ja! Haben Sie das Mikro da draußen abgestellt? Ich muss jetzt zurück. Und vergessen Sie nicht, Maria. Wenn Sie was brauchen, egal was, wenn Sie reden wollen, irgendwas sagen wollen, geben Sie mir ein Zeichen. Hilfe. Ja? Ganz unauffällig. Sie können sich auf mich verlassen. Ich muss zurück. Viel Glück! Ins Gesicht. Da versuchtest du dir einzureden, dass es nur ein Traum ist. Etwas in dir schützte deinen Körper vor dem Schmerz. Vielleicht war es auch bloß die Schnelligkeit, diese Überrumpelung. Ein Leben lang warst du davon getrennt. Eltern, die nie schlugen. Du bist höchstens mal von der Schaukel gefallen, hast dir das Knie aufgeschürft. Schlimmeres konntest du dir nicht vorstellen. Oder du wurdest in einer Staatslimousine vom Landsitz draußen zum Konzertsaal gefahren. Brutale Straßen entlang, von denen du gehört hattest, dass es dort Blut und Gewalt gibt. Dachtest an nichts als an deinen Fingernagel, der keinesfalls splittern durfte, weil die kleinste Störung dich aus dem Rhythmus gebracht hätte. Oder an die spezielle Creme, die du aus der Schweiz mitgebracht hast, damit deine Hände vor Pilzbefall geschützt sind. Und dann, als sie kamen und dich holten, standest du da und redetest dir ein, dir kann nichts passieren. Dir nicht, weil... Denk dir was aus, Maria Lwowna. Weil deine Frau bist. Weil du die Czerzinskaya bist. Weil du mit dem Kultusminister diniert hast. Weil die Frau des Chefs der Sicherheitspolizei ein Abonnement für deine Konzerte hat. Bis zur ersten Faust ging das so. Und die hat ungläubige Entrüstung hervorgerufen. Obwohl du nun ausgestreckt vor ihren Füßen ihren Stiefeln lagst. Stiefel, die durch Übung die Rippenhöhlung kennen, die die Niere beherbergt. Und all das so schnell, so scharf, dass der Schmerz erst später kam, wie der Donner nach einem Blitz aus der Ferne. Ich erkläre die Verhandlung des obersten Militärgerichts für eröffnet. Zur Verhandlung stehen die Anklagen in Sachen Leskov, Brodowski, Jasinskaya und andere. Wir fahren mit der Verlesung der Anklageschrift fort. Bitte schließen Sie das Fenster, Michail Karlovitsch. Die Patientin könnte sich eine Lungenentzündung holen. Nur für einen Moment, Doktor. Ein wenig Luft. Es ist so stickig hier im Studio. Und offen gesagt... Offen gesagt? Diese Frau stinkt. Sie ist seit 2 Jahren nicht gebadet worden. Seit 2 Jahren? Höchstens spritzt man sie von Zeit zu Zeit mit einem Schlauch ab. Ich befehle Ihnen, das Fenster zu schließen. Angeklagter Leskov, bekennen Sie sich schuldig. Ich bekenne mich aller Verbrechen schuldig, die in der Anklage genannt werden. Angeklagter Grodowski, bekennen Sie sich schuldig? Schuldig. Aller in der Klageschrift aufgeführten Verbrechen? Ja, schuldig. Angeklagte Jasinskaya, bekennen Sie sich schuldig? Ich bekenne mich nicht schuldig im Sinne der Anklage. Nicht schuldig? Ich bin Musikerin, keine Spionin. Sie leugnen, kriminelle Handlungen gegen das sowjetische Volk begangen zu haben? Ich bin keine Kriminelle. Angeklagter Schibali, bekennen... Schuldig! Aller in der Anklage aufgeführten Verbrechen? Und anderer mehr! Soll sie wirklich mit dieser Kanüle im Arm spielen? Die Frau ist zu schwach, um weiterzuspielen. Semyon Pawlowitsch, sie kann nichts zu sich nehmen, ohne es wieder von sich zu geben. Also bringe ich diesen Glukosetropf an ihrem Handrücken an, um ihr Nahrung zuzuführen. Die Hand muss in der Lage sein, über die Tasten zu gleiten. Arme, ich lasse etwas spielen. Woran kann ich diesen Tropf befestigen, damit er über dem Flügel hängt? Außer dem defekten Ventilator da oben gibt's gar nichts. Schon mal eine Leiter. Angeklagte Sergeant Sky, haben Sie vor, das Gericht weiterhin zu belügen? Die Aussage, die Sie bei Ihrer Voruntersuchung vor einigen Monaten gemacht haben, gilt weiter als widerrufen? Gestern habe ich einem Gefühl falscher Überheblichkeit nachgegeben, weil ich Schwierigkeiten hatte, die Anklage gegen mich in ihrer Tragweite zu verstehen. Wegen meiner geschwächten körperlichen Verfassung habe ich es versäumt, die Wahrheit zu sagen. Anstatt zu sagen, ja, ich bekenne mich schuldig, wie ich es hätte tun sollen, habe ich mechanisch nicht schuldig geantwortet. Mechanisch? Angesichts des Publikums hatte ich nicht die Kraft, die Wahrheit zu sagen. Ich bitte das Gericht, diese Erklärung anzunehmen und zu akzeptieren, dass ich mich in allen Anklagepunkten schuldig bekenne und dass ich für den Missbrauch des Vertrauens, das das Gericht in mich gesetzt hat, voll verantwortlich bin. Es wird wehtun, aber ich muss diese Nadel in Ihren Handrücken einführen, damit wir Sie über Tropf ernähren können. So, das wär's. So. Nun können Sie Ihre Aufgabe hier erledigen und dann nach Hause gehen, um zu schlafen. Nach Hause? Morgen werde ich empfehlen, dass Sie in meine Klinik verlegt werden. Was wollen Sie? An mir herum experimentieren? Vor allem müssen Sie richtig ernährt werden. Aber außerdem bin ich daran interessiert, Ihre Hände wieder zu beleben. Was wissen Sie von meinen Händen? Sie können sich nicht mal vorstellen, was mit diesen Händen gemacht wurde. Semyon Pawlowitsch will nicht, dass ich erfahre, wer Sie sind. Aber er tut auch nichts, um es zu verbergen. Er macht Bemerkungen, aus denen ich meine Schlüsse ziehen soll. Ganz wie diese Spitzel, die plötzlich am Nebentisch im Restaurant sitzen und sich Notizen machen, während man die Speisenfolge bespricht. Das ist ihre Art, ihre Macht zu zeigen. Ich muss dies mitmachen. Aber ich wollte Sie wissen lassen, dass ich Bescheid weiß, Madame Jasinskaya. Vielleicht könnten Sie mir vertrauen. Ihnen? Niemals. Diesem Jungen vielleicht. Er ist nicht ehrgeizig. Wie Sie. Aber was spielt es für eine Rolle, wem ich noch vertraue? Es gab Zeiten, da vertraute ich jedem, auch völlig Fremden, die vorgaben, an meiner Meinung zu diesem oder jenem Musiker oder über irgendeine georgische Volkstanzgruppe interessiert zu sein. Ich antwortete allen, wies keinen ab, auch nicht, nachdem meine Wohnung durchwühlt worden war. Nach diesen obszönen Telefonanrufen. Nicht einmal, nachdem irgendeine harmlose Bemerkung, wer weiß, vielleicht war das der Grund, mich ins Verderben gestürzt hat. Ich habe von Ihrem Fall gelesen. Ihn täglich in der Zeitung verfolgt. Damals diskutierten wir solche Dinge in der Parteijugend. Bei Ihnen erhob sich die Frage, Wie konnte nur jemand wie Sie mit Ihrem Hintergrund, Ihren Privilegien, Ihrem Stand in der Öffentlichkeit das Vertrauen, das man in Sie gesetzt hatte, derart missbrauchen? Und ich habe geantwortet, vielleicht hat sie es gar nicht getan. Bis heute kann ich mich an die vorsichtige Stille erinnern, die folgte. Nicht, dass die anderen mir hätten widersprechen wollen. Nur, dass ich zu sagen wagte, was die anderen nur zu denken wagten. Und dann, einige Abende später, wurde das Ende ihres Prozesses im Radio übertragen. Eingeleitet von einer ihrer Schallplattenaufnahmen. Was ich merkwürdig fand, weil man sie schon monatelang nicht gespielt hatte. Ich dachte, das ist ein Zeichen, dass man sie freilassen wird. Dann hörte man ihre Stimme. Und sie gaben alles zu, was sie getan hatten. Den gesamten widerlichen Katalog in allen ekelhaften Einzelheiten. Sodass es nicht erfunden sein konnte. Ich werde Ihnen nie verzeihen, dass Sie schuldig gesprochen wurden. Maria Born. Angeklagte Jasinski, welchen Beruf üben Sie aus? Das ist dem Gericht wohl bekannt. Kennen Sie den Komponisten Rykowski? Ich habe mit ihm gearbeitet. Um die Regierung zu stürzen? Um sein Klavierkonzert zu spielen. Wollen Sie das Gericht zurückwerfen in die schmachvolle Anfangsphase dieses Prozesses, als Sie die Anklagepunkte gegen sich bestritten haben? Ich erkläre, dass ich bereit bin, mit dem Gericht so weit zu kooperieren, dass ich mich der in der Anklageschrift aufgeführten Verbrechen schuldig bekenne. Andere will ich nicht mit hineinziehen. Wollen Sie dem Gericht weismachen, dass Sie nicht Mitglied in Rykowskis Terrorgruppe waren? Ich habe nur sein Klavierkonzert gespielt. Rykowski hat ausgesagt, dass in der Schallröhre einer Tuba verschlüsselte Botschaften weitergegeben wurden. Warum nicht auch unter dem Deckel eines Konzertflügels oder eingelegten Notenmaterial? Unter dem Vorhang einer Konzertreise, um westliche Spione zu treffen. Einen Moment. Sie sagten, unter dem Vorhang einer Konzertreise. Was soll das bedeuten? Bedeuten? Sie wissen, was bedeuten bedeutet. Ich. Warum begleiteten Sie Rykowski nicht nach Wien? Ich war nicht in der Lage. Nicht in der Lage? Aus persönlichen Gründen. Aber wenn Sie gekonnt hätten, hätten Sie es getan? Ja. Zu welchem Zweck? Um ihm zu helfen, Mitglieder der... Der trotzkistischen Opposition zu treffen. Die trotzkistische Opposition. Außerdem österreichische Spione, die für Sie arbeiteten. Ich sprach Deutsch und Rykowski nicht. Wieso sprachen Sie Deutsch? Aus beruflichen Gründen. Um verschlüsselte Botschaften weiterzugeben. Wie sind die Namen der Deutschen, mit denen Sie gearbeitet haben? Bach, Brahms, Schumann. Ah! Ja, genau das meine ich. Zwischen 8 und 9 Uhr heute Morgen. Der gesamte westliche Verkehr aus Moskau heraus ist zu stoppen. Wessen Befehl? Meiner. Ich schicke Generalsekretär Stalin eine Limousine. Wer braucht da einen Befehl, Sie Idiot? Nein, ein formelles Gesuch existiert nicht. Sie werden ganz einfach von Radio Moskau aus einen Weg zur Westtangente bahnen, damit die Limousine in Höchstgeschwindigkeit durchkommt. Wie ist Ihr Name, Genosse? Ulkow. Gut. Ich habe ihn notiert und jetzt geben Sie mir Ihren Vorgesetzten. Ist mir egal, ob er schläft. Ich schlafe auch. Ja, ich warte, aber nicht lange. Haben Sie den Chauffeur alarmiert, Michail Karlovitsch? Er schläft seit Stunden im Wagen. Alle sind bereit. Außer Maria Lwowna. Die Ärztin versucht, sie zu beruhigen. Und ich? Und ich? Wer beruhigt mich? Wer denkt an mich? Wir alle denken an Sie, sonst wären wir nicht hier. Was leicht gesagt. Mit jeder Stunde, die verstreicht, sehe ich mich von einer unwürdigen Arbeit in die andere schlittern. Erst reinige ich Kanäle auf dem Land, dann bettle ich bei Bauern um einen Teller Suppe. Zum Schluss werde ich von Passanten gewarnt, dass man mich abholen will. Eine Zelle hat man speziell für mich desinfiziert. Mitglieder des Exekutionskommandos sind aus ihren Ferienorten zurückbeordert worden. Auch ich riskiere alles, Michail Karlovich, allein dadurch, dass ich in Ihrer Nähe bin. Sie? Nur weil Sie die Brücken hinter sich abgebrannt haben, Semyon Pavlovich! Jeden vor den Kopf gestoßen und beleidigt haben, der Ihnen irgendwie einen Gefallen schuldete. Und jetzt bin ich in Ihrer Schuld. Und wie ich Sie kenne, werden Sie mich ausquetschen wie eine Zitrone, bevor Sie zufrieden sind. Das können Sie schon für mich tun. Einige Ihrer jungen weiblichen Protégés würden alles dafür geben, im Radio gehört zu werden. Die geben so schon alles, nur damit ich sie in die Musikergewerkschaft eintreten lasse. Da müsste Ihnen schon was Besseres einfallen. Ich könnte ein paar Archivaufnahmen, die Sie dirigiert haben, aus der Versenkung holen. Solche, die seit Jahren kein Mensch mehr hören will. Sie würden Tantiemen bekommen. Ein Tropfen auf den heißen Stein. Sie wollen mich auf den Arm nehmen. Was? Sie schon wieder, Ulkov? Wo bleibt Ihr Vorgesetzter? Ich soll es am Nachmittag nochmal versuchen. Sehr schön. Alles notiert, Ulkov. Sie werden vom Kultusminister hören. Ich hoffe, Sie leiden nicht an Platzangst, Ulkov. Ich habe gehört, in den Salzbergwerken ist es sehr eng. So viel zum Verkehrskommissariat. Soll ich die Polizei direkt anrufen? Unser Chauffeur ist Geheimpolizist. Soll er das arrangieren? Vergessen Sie nicht, es ihm zu sagen. Semyon Pavlovich. Die Arztin im Studio macht Ihnen ein Zeichen. Schalten Sie Ihr Mikro ein. Ich höre Sie jetzt, Sofia Ivanovna. Sie ist völlig zusammengebrochen. Das war alles zu viel für Sie. Sie zittert und sie ist... Ja, wie wir alle, Doktor. Machen Sie Ihre Arbeit. Die Aufnahme muss fertig werden. Was soll ich Ihrer Meinung nach tun? Alles, was nötig ist. Keine Spritzen mehr. Der menschliche Körper hat seine Grenzen. Ihr Körper ist nicht mehr menschlich, Doktor. Er ist schon jenseits der Schwelle. Wir haben es mit der letzten halben Stunde in einem langen, erfüllten Leben zu tun. Sicher steht es in Ihrer Macht, uns die zu verschaffen. Sie macht ein Zeichen, dass sie schlafen will. Wie wir alle. Liebe Maria Lwowna, wir flehen Sie aus dem Regieraum an. Sie haben die Hälfte vom dritten und letzten Satz schon geschafft. Sie haben heute Nacht bereits Wunder vollbracht. Sie sind wieder in Form, wie früher. Bevor Sie sich nach den Anstrengungen einer Konzertreise zurückzogen, wir hier drinnen haben Ihnen zuliebe auf unseren Schlaf verzichtet. Nicht mal unsere Frauen und Michail Karlovichs Mutter wissen, wo wir uns aufhalten. Wofür sollten wir unsere Zeit und Kraft opfern, wenn nicht dafür, dass man sie so verehrt, wie es Ihnen zusteht? Wo wollen Sie hin, Pavel Iljitsch? Ich muss kotzen. Machen Sie es kurz, bis 10 nach 6. Wie lange dauert es, bis eine Kortisonspritze wirkt, Doktor? 20 Minuten. Gut. Aber Sie... Um 6:30 geht es weiter. Schuldig aller in der Anklage gegen mich aufgeführten Verbrechen, die Schande über mein Leben gebracht haben. Ich erkläre und unterstreiche und wiederhole jetzt vor Gericht, dass ich mich schuldig bekenne der Taten aller Kriminellen, die von mir und Rykowski angeführt wurden. Ich fordere vom Gericht die Höchststrafe und ich stimme mit dem Staatsanwalt überein, der hier mehrere Male betont hat, dass ich vielleicht an der Schwelle des Todes stehe. Mein krimineller Charakter sollte allen deutlich werden, die heute sehen... Wie? Radio. Die heute meine Stimme hören. Meine politische Schuld ist grenzenlos. Meine Verantwortlichkeit im juristischen Sinn so groß, dass nur die strengste Strafe angemessen ist. Selbst die wäre nicht ausreichend. Ich hätte es verdient, 10-mal erschossen zu werden. Musik. setzt sie vor einen Flügel und der Rest des Lebens ist vergessen. Wissen Sie, Doktor, wenn ich Sie dort in Ihrem Rollstuhl beobachte, wie sie den Näherschlauch über den Tasten hin und her führt, wie diese Schienen die Knöchel im rechten Winkel halten, dann habe ich das Gefühl, eine Marionette, die von ihrer ärztlichen Kunst in Bewegung gesetzt worden ist. Als sei der Ton, sogar der Ton, der von ihr selber kommt, durch Spritzen injiziert worden. Wenn wir in diesem Augenblick unmittelbar vor dem Erfolg stehen, so verdanken wir das alles Ihnen, Sofia Ivanovna, die Sie dieses künstliche Meisterwerk dort im Studio aufgebaut haben. Es handelt sich hier um einen Menschen, Semyon Pawlowitsch. Kein menschliches Wesen könnte das leisten, was Sie heute geleistet hat. Nein, Doktor, der Mensch bin ich. Unfähig, auch nur einen einzigen Tag zu überstehen, ohne die Verachtung aller auf mich zu ziehen, die mir auf der Straße begegnen. Quatsch! Sie musste leiden, um das zu tun, was sie heute getan hat. Sparen Sie sich Ihr Mitleid. Sie ist jenseits von Gefühlen. Was wir jetzt hören, ist reiner Reflex. Für mich klingt es wie die alte Jasinskaya. Beinahe. Nein, nein, nein, nein. Dies ist nur ein Modell aus Ton. Rekonstruiert aus Überresten. Mir reicht es. Sie wissen doch gar nicht, was es bedeutet, den Willen zum Überleben zu haben. Das ist kein Wille, Pavel Iljitsch, nur Cortison. Ich gehe. Erst wenn die Sonate zu Ende ist. Für mich ist sie zu Ende. Sie müssen die Schallplatte noch pressen. Das tun Sie selbst. Wissen Sie, was Sie da sagen? Lassen Sie ihn gehen, Michael Pavlovitsch. Solche wie den können wir zu Genüge. Grüne Jungs sprühen vor, wie nennt man das Prinzip hier? Mit leuchtenden Augen in die Welt hineinstürzen, eine Welt, die sie anspeichert. Dieses Gerechtigkeitsgefühl wird nicht lange durchhalten, oder er hält nicht durch eins von beiden. Menschen sind nicht grenzlos manipulierbar, Semyon Pawlovitsch. Doch, sogar Sie. Und ob ich morgen wieder hier bin, hat Michael Pawlovitsch entscheiden und nicht Sie. Wenn Sie jetzt gehen, bevor die Schallplatte gepresst ist, um Stalin in seiner Melancholie überreichen zu können, dann wird Michael Pawlovitsch morgen nicht mehr hier sein, um zu entscheiden, was es zum Mittagessen gibt. Stalin! Stalin, jawohl, Frau Dr. Stalin! Es ging um die Frage der Woche einer neuen Staatsregierung. Nein, es geht darum, eine Laune unseres Parteiführers zu befriedigen. Aber das soll sie nicht erfahren, bevor sie die Sonate beendet. Warum nicht? Sie würde es nicht verstehen. Für wen wäre es keine Ehre, eine Schallplatte für ihn aufzunehmen? Maria Lwowna, wir haben nur noch 3 Minuten. Wenn Sie ausschlafen möchten, werden wir ein erstklassiges Hotel für Sie noch vor 2 Stunden konnte ich den Puls kaum fühlen, jetzt rast er. Maria Lwowna, nein, nicht losreißen. Es ist 7:30. 7:30 Uhr morgens. Und wir haben ein kleines Zeitproblem. Sie können nicht einfach aufhören, ehe wir fertig sind. Es ging doch gut von der Hand. Sie waren dem Schatten ihrer Blütezeit so nah. Ich war einfach stolz auf Sie. Würden Sie bitte das Mikrofon abschalten, damit ich denken kann, Michael Karlovitsch? Was für ein Mikrofon? Ich kann alles hören, was Sie sagen. Wieso ist es an? Es sollte nicht an sein, während wir aufnehmen. Ich habe es angestellt. Warum? Damit Maria Lwowna hören kann, was hier im Regieraum geredet wird. Au! Semyon Pawlowitsch. Ja, Sie weiß es. Ich wusste nicht, dass du noch lebst, bis ich es vom Kultusminister erfahren habe. Ich hätte es nie für möglich gehalten, dass du 2 Jahre Gefängnis überleben kannst. Du zerbrechliche Person. Er raucht, um mich umzubringen. Er weiß, ich hätte es nie zugelassen. Ich dachte, dich wiederzusehen, die Möglichkeit, dich spielen zu hören, wie dürftig auch immer, das wäre eine schlaflose Nacht wert. Und für dich die Möglichkeit, wieder am Flügel zu sitzen, wenn auch nur für eine letzte kurze Nacht deines Lebens. Noch vor 2 Jahren hättest du das nicht hoffen können. Semjon Pawlowitsch. Sag mir, was du haben willst. Mascha. Mascha. Irgendwas. Es spielt keine Rolle. Spiel die Sonate zu Ende. Und ich mache mit dir eine Kutschfahrt durch den Park wie damals, als dich dein Mann zu langweilen begann und es dir gleichgültig war, ob man uns sieht oder nicht. Ich fahre mit dir zum Park, auf dem Weg zurück ins Gefängnis. Nein, das darf nicht sein. Zurück? Ich dachte... Warum starrst du so? Was hast du geglaubt, wo du hinkommst? Wir haben dich hergebracht, damit du spielst. Beweise mir, dass du ein anderes Los verdient hast. Sie wollen mir Angst machen. Warum sollten Sie mich zurückschicken, nachdem Sie mich rausgelassen haben? Sie wollen mich nur verwirren. Schwarz ist weiß. Den Trick kenne ich. Also, hier sind deine Hände. Da ist der Flügel. Er ruft nach dir. Du kannst ihm nicht widerstehen. Dein Rücken wird weich und deine Finger sehnen sich nach ihm. Strecke die Hand aus und streichle ihn. Narren, erspar mir deinen Widerstand. Das ist Luxus um diese Zeit. Vor 2 Jahren wäre es angebracht gewesen. Jetzt ist es absurd. Dir ist nichts geblieben. Du bist ein Wrack. Vor dem Frühstück langweilen mich Helden zu Tode. Das ist deiner nicht würdig. 3 Minuten Mozart und du kannst verschwinden, ohne Spuren zu hinterlassen. Das ist das Mindeste, was ich von dir verlangen kann. Das ist nicht seine Stimme. Seine Kehle ist umfunktioniert. Selbst der alte Rhythmus, die alten Kadenzen sind verschwunden. Nun sag schon was, ich warte. Schweigen hält meine Stimme rein. Warum sprichst du nicht? Die Zunge hat man dir doch nicht rausgeschnitten. Warum diese Verachtung? Du bist einer, Semjon, dem er nicht zu brechen brauchte. Nicht körperlich. Sie haben deine Stimme einfach mit Zynismus vergiftet, damit du ohne Widerspruch überleben kannst. Was für ein Mensch wäre unser Kind geworden? Was willst du eigentlich, Mascha? Dass ich mich entschuldige? Ist dir das wirklich so wichtig? Und würdest du es mir überhaupt glauben? Ich hatte keine Wahl. Ich musste aussagen. Was hätte ich tun sollen? Mit dir ins Gefängnis gehen? Außerdem hast du gewusst, dass jede Bemerkung niedergeschrieben wird. Ich weiß nicht einmal mehr, was du gesagt hast. Aber irgendwie hätte es ihm, Stalin, zu Ohren kommen können. Und er hätte es als persönlichen Angriff auf seinen Musikgeschmack verstehen können. Irgendetwas in der Richtung. Wer kann das heute noch sagen und was macht das heute noch aus? Nicht meine Lügen haben dich in Schwierigkeiten gebracht. Alles, was sie gegen dich verwendet haben, das war längst erfunden und stand in deiner Akte. Ich habe nur, ja, gesagt. Und offen gesagt verdanke ich meine Position als Leiter der Musikergewerkschaft meiner Kooperation im Prozess gegen dich. Und das bedeutet auch, dass ich vielen jungen Musikern zu einem Start im Leben verhelfen konnte. So ist schließlich noch Gutes daraus entstanden. Und jetzt ist es wahrlich nicht die Zeit, mich im Stich zu lassen. Allmählich verliere ich die Geduld. Maria Lwowna. Du wirst diese Sonate zu Ende spielen. Und müsste ich dir die Finger noch einmal brechen. Es wäre klüger von dir, dir etwas von mir zu wünschen. Ja. Belgische Schokolade vielleicht, die du so gern hattest. Ich würde sie auf dem schwarzen Markt besorgen und dir ins Gefängnis schicken. Gefängnis? Jetzt reicht's mir. Ich lasse den Chauffeur rufen und dich zurückbringen. Nein, warte. Das ist Chopin, nicht Mozart. Das hast du in Prag als Zugabe gespielt, als ich dir dorthin folgte. Lieber sterbe ich durch ein Exekutionskommando, als mich von dir an alte Zeiten erinnern zu lassen. Was war das? Willst du wieder im Kaffeehaus spielen? Als ich dir vor 3 Jahren diese Arbeit besorgte, musste ich Kopf und Kragen losgehen. Was glaubst du, würde man heute mit mir machen? Nein, nein. Nicht Chopin, habe ich gesagt. Signor Pavlovich, es ist fast 8. Ruhe. Sie will mir etwas mitteilen. Was bedeutet das? Du willst wieder arbeiten. Wenn ich das, was dann? Vergiss es. So viel Einfluss habe ich gar nicht, Mascha. Auch nicht. Mandalay, keine Chance. Man würde dich nicht ins Ausland gehen lassen. Verlange das nicht von mir. Alles andere, nur das nicht. Nicht mal Wien. In der Ukraine gibt es ein Arbeitslager mit sehr milden Bedingungen. Du brauchst nichts zu tun als Kissen mit Gänsefedern stopfen. Der Tag ist lang, das Essen miserabel. Aber es wäre nicht so langweilig wie da, wo du jetzt bist. Dort habe ich auch meinen Bruder untergebracht, nachdem er zu 12 Jahren Zwangsarbeit beim Bau eines Staudamms verurteilt war. Das niemand überlebt. Ich habe viel dabei riskiert. Nein, niemals. Man müsste dich unter falschem Namen registrieren. Und wir würden sagen, du bist im Gefängnis gestorben. Schließlich ist es ja fast wahr. Niemand würde es bemerken. Nein. Nein, in der Ukraine kann ich dich verstecken, aber frei auf der Welt, irgendwo, früher oder später würdest du dich erholen, irgendwo auftauchen, irgendwo könntest du ein Konzert geben, in Prag oder Paris oder London und er könnte Wind davon bekommen, Mascha. Ich mache dir ein Angebot, nimm es an. Ich bin kein Gewaltmensch, Sofia Ivanovna. Bitte glauben Sie nicht, dass ich Frauen schlage. Ein Mann meiner Herkunft zu meiner Zeit wurde uns beigebracht, die Mütter zu ehren. Sie hat mir das angetan, dieses Ding, das einmal eine Frau war. Sie hat einen friedliebenden Mann dazu provoziert, sich an ihr zu vergreifen. Sie haben mir einen Zahn ausgeschlagen. Bei der Gefängnisdiät wird sie den kaum vermissen. Draußen wartet ein Polizeiwagen. Begleiten Sie sie, Doktor. Ich habe versprochen, dass sie vor 9 Uhr wieder in ihrem Quartier ist. Sind Sie verrückt? Sie ist noch nicht fertig mit der Sonate. Und das wird sie auch nicht, Michail Karlovitsch. Wie sehr Sie auch bitten. So habe ich Sie schon kennengelernt. Aufgeblasen von falschem Stolz. Fest zu dem stehend, was Sie für verteidigungswürdig hält. Man sollte meinen, das hätte man ihr inzwischen ausgetrieben. Aber nein, das liegt an ihrer fanatischen Hingabe an die Musik. Was soll ich tun? Waren Sie nicht mal Musiker, Michail Karlovitsch? Als Student habe ich Cello gespielt. Zumindest können Sie Noten lesen. Sie Ich soll die Sonate zu Ende spielen. Wer sonst? Pavel Iljitsch hat uns sitzen lassen. Wer soll die Platte pressen? Das werden wir auch noch schaffen. Mit Hilfe der Frau Doktor hier. Davon verstehe ich nichts. Das ist, als ob man ein Skalpell führt. Unmöglich. Es ist jetzt 8 Uhr. Jetzt wird er sich rasieren. Ich will kein Dankeschön. Ich habe Applaus nicht verdient. Sich nicht mehr erinnern muss. Dieser Beifall steigt immer wieder hoch. Höre sie doch bloß zu Ende, diese Musik. Los, guck aus dem Fenster. Nein, bitte keinen Verkehr. Dazu ist gar keine Zeit, mitten in der Nacht. Mich nach Hause. Am Ende dieser Allee ist der Westbahnhof. Um 9:15 jeden Abend, da ging der Zug nach Prag. Schlafwagen. Aufwachen, wenn du dort bist. Damals, da haben sie dich schlafen lassen. Fahrer, bringen Sie meinen Koffer in Abteil Nummer 32. Lass den Regler runter, Frau Doktor. Sein Winseln brauchen wir nicht. Sie hörten die Stalin-Sonate von David Sein Meyrowitz, aus dem Englischen übersetzt von Ursula Tabori-Grützmacher. Und es sprachen Maria Lwowna-Dzerzhinskaya, Marlene Dikov, Semyon Pavlovich, Dieter Laser, Michail Karlovich, Friedhelm Tock, Pavel Ilitsch, Rufus Speck, Sofia Ivanovna, Elke Petri, sowie Jürgen Holz, Heinz Meyer, Wolfram Weniger, Walter Adler und Gerwald Weitzer. Pianist Christoph Gotthard, Regie Walter Adler. Das war eine Produktion des Hessischen Rundfunks.